Deutschlandfunk. Kultur heute. Denkmal. Oliver Stones Film Snowden über den berühmten Whistleblower. Der Mann, der die NSA-Affäre ins Rollen brachte, könnte in den USA zu Tausenden von Jahren Haft verurteilt werden. Anderswo gilt er als Held. Hören Sie Heribert Prantls Plädoyer neulich hier in der Sendung. Hier hat sich jemand wirklich etwas getraut und hat diese Geheimdienstwelt in ihrer merkwürdigen, gefährlichen Überwachungslogik entlarvt. Er hat sich verdient gemacht um Rechtsstaatlichkeit und um Transparenz. Ich würde so weit gehen, diesen Edward Snowden auch für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Oliver Stone selbst hat sich in seinem filmischen Werk schon immer mit Helden beschäftigt. Mit großen Männern wie Nixon, Kennedy oder Bush Junior. Oder mit den gebrochenen Helden wie den Vietnamkriegskämpfern in Platoon. Oder jetzt eben Edward Snowden. Auch Oliver Stone ist Überzeugungstäter, wie er in der Sendung Corso zu Protokoll gab. We have so few. We need them. Mr. Obama has prosecuted 8 whistleblowers. Es gibt viel zu wenig Whistleblower. Wir brauchen sie. Obama hat 8 von ihnen nach einem uralten Spionagegesetz bestraft. Das ist doch absurd. Und Obama soll ein Anwalt unserer Verfassung sein? Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Vermutlich hat er eine Gehirnwäsche hinter sich. I don't know what happened to Obama. He got brainwashed somewhere along the line. Interessant, wenn der Ruhm des Staatsfeinds Number One den des Präsidenten wie jetzt gerade so deutlich überstrahlt. Doch zurück zum Film, der ja nicht der erste ist über den Geheimdienstmitarbeiter mit den Skrupeln. Laura Poitras hat einen Dokumentarfilm gedreht. Sie war extrem nah dran an Snowden. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Was macht Oliver Stone anders? Ja, Oliver Stone, der erzählt letztlich die Vorgeschichte zum großen Geheimnisverrat, während Laura Poitras ihn sozusagen ja als Erzähler des Ganzen porträtiert hat. Und der Oliver Stone-Film, der beginnt eben in Hongkong in diesem Hotelzimmer, in dem sich Edward Snowden mit ja, dem Journalisten Glenn Greenwald vom Guardian und eben Laura Poitras trifft. Und in Rückblenden bebildert dann der Oliver Stone Snowdens Geschichte. Das hört sich jetzt so ein bisschen langweilig an, ist aber schon spannend, weil diese Geschichte beginnt beim amerikanischen Militär, wo Snowden sich zum Rekruten ausbilden lässt und dann ja, bricht er sich wegen seiner zarten Konstitution beide Beine, das ist dann ein bisschen tragisch. Und er geht dann zur CIA, wo eben sein herausragendes Talent im Umgang mit Computern sofort erkannt wird. Und dann nimmt eben einen ganz großen Raum in diesem Film, nimmt die fortschreitende Desillusionierung ein, die Konfrontation eben mit diesen illegalen Massenüberwachungen und ja auch brutalen Verfassungsbrüchen. Und eigentlich hat mir sehr gefallen, dass Oliver Stone eben auch den privaten Snowden zeigt, eigentlich ganz unspektakulär. Seine Einsamkeit, auch die Isolation gegenüber seiner Freundin und auch die Deformation, die diese Arbeit ja auch für eine Beziehung bedeutet. Ein Wort vielleicht zu den Bildern, Frau Nikodemus, zur Machart Geheimdienstaktivitäten und Computerarbeit. Das ist ja eher wenig attraktiv, filmisch umzusetzen. Ja, da muss man sagen, da beweist Oliver Stone sowas wie die Sturheit des Superprofis. Ich meine, er hat ja schon in seinen beiden Wall Street Filmen, hat er sich nicht davon abschrecken lassen, dass eigentlich Börsenkurse jetzt auch kein wirklich visuell super sexy Thema sind. Und da hat er ja dann Zahlenkolonnen durch die Straßen von New York und an Wolkenkratzerfassaden hochgejagt. Und jetzt in Snowden, da haben sich die Visual Effects Spezialisten auch ganz brav ins Zeug gelegt. Also es gibt dann so phosphoreszierende Diagramme. Man sieht dann die exponentiell steigenden Zweigungen, die Wege dieser Recherchen der NSA nehmen. Es hat so ein bisschen auch Schulfunkcharakter. Man hat zwischendurch das Gefühl, jetzt soll auch die letzte Provinz-Omi auch begreifen, was jetzt das illegale Ausspähen so sozialer Netzwerke bedeutet. Andererseits wird die Atmosphäre in diesem großen Spionagezentrum auf Hawaii und auch diese misstrauische Stimmung unter den Hackern, unter den Angestellten, wirklich sehr überzeugend gezeigt. Diese Mischung zwischen strenger Geheimhaltung, einer ganz repressiven Stimmung und einem absolut fehlenden Bewusstsein für die Illegalität, in der man da operiert. Mm. Oliver Stone und die Nachtseiten der US-amerikanischen Geschichte, könnte man das Programm des Regisseurs vielleicht beschreiben, dass er sich Snowden widmet, lag also mehr als nahe. Der Whistleblower als wahrer Patriot, ist das die Botschaft, die er hier senden will? Einerseits ja, ich meine, es gibt natürlich wirklich dieses offensichtliche, ja, identifikatorische Moment. Ja, Oliver Stone ist genauso wie Snowden eben ein vormals glühender Patriot, der sich dann zum kritischen Patrioten entwickelt hat. Das merkt man dem Film an, dass er sich damit irgendwie gut parallel schalten kann. Und so wie Stone dann eben in den Vietnamkrieg zog als junger Mann und dann als Kriegsgegner zurückkam, eben, Sie haben die Filme schon genannt, geboren am 4. Juli und Platoon gedreht hat, so will er jetzt da eben einerseits ein Denkmal setzen. Andererseits habe ich aber auch gedacht, mein Gott, man könnte denken, Mensch, da haben sich zwei gefunden. Aber es hat eben auch kein anderer amerikanischer Regisseur die Chuzpe gehabt, sich dieses Themas anzunehmen und diese 50 Millionen Dollar für diesen Film aufzutreiben. Und da gelingt Oliver Stone eigentlich ganz gut auch eine Gratwanderung, weil für ein europäisches Publikum geht es ja letztlich um die Verflüssigung einer Ikone oder um ja die Geschichte hinter dem Mythos Edward Snowden. Und für ein amerikanisches Publikum geht es zunächst mal um eine Ehrenrettung. Und diese Gratwanderung ist ihm eigentlich sehr gut gelungen. Herzlichen Dank an Katja Nikodemus für diese Einschätzung zu Snowden von Oliver Stone ab heute im Kino.